Der Reis wird zwar häufig mit der Verbreitung der austronesischen Sprachgruppen über die Inseln Südostasiens in Verbindung gebracht, an den frühen Fundstätten der Lapita-Kultur auf den Pazifikinseln gibt es aber keine Hinweise auf domestizierte Formen des heutigen Grundnahrungsmittels. Eines der ersten domestizierten Lebewesen auf den entlegenen Pazifikinseln ist vielmehr ein Tier. Die Analyse heutiger und alter DNA zeigt, dass domestizierte Schweine zusammen mit den Gruppen, die die Lapita-Keramik mitbrachten, die Reise über den Pazifik antraten. Wenn wir sehen, wie solche Tiere sich in Siedlungen oder auf Bauernhöfen herumtreiben, denken wir meist nicht daran. Aber sie können die Umwelt tatsächlich tiefgreifend verändern. Heute dezimieren Populationen verwilderter Schweine auf den Pazifikinseln die Artenvielfalt seltener einheimischer Pflanzen, weil sie bei der Nahrungssuche keinen Unterschied machen. Gleichzeitig begünstigen sie invasive Arten, weil sie die lokale Konkurrenzsituation schwächen und mit ihrem Verdauungstrakt Samen verteilen oder sie auf der Haut mitnehmen. Schweine, die bei der Nahrungssuche herumwühlen und trampeln, verstärken auch die Bodenerosion. Heute machen Wissenschaftler die Schweine, die für Kultur und Wirtschaft auf vielen Pazifikinseln nach wie vor äußerst wichtig sind, für die zunehmende Instabilität der Landschaften auf vielen Inseln nach der Besiedelung verantwortlich. Diese Siedler besaßen also keinen Reis, aber sie transportierten Landschaften mit ihrer Form des Landbaus. Sie rodeten Wälder mit Feuer und trieben den Anbau anderer eingeführter, domestizierter Pflanzen wie Tau, Jamswurzel und Bananen voran. Zu weiteren Veränderungen der Landschaft führte die gezielte Abholzung zum Bau von Häusern, Kanus, Schweineställen und anderen Bauwerken. Auf Tonga, Vanuatu und Rapa Nui, der berühmten Osterinsel mit ihren unvergesslichen Statuen, wurden einstmals üppig vorhandene tropische Baumarten nach der Besiedelung durch die Menschen dezimiert, sodass die Wurzeln fehlten und die Bodenerosion sich weiter verstärkte. Zooarchäologen konnten auch beobachten, dass diese Meister der Seefahrt, insbesondere in den späteren Phasen, als die Siedlerbevölkerung wuchs, starken Druck auf die Ressourcen der Riffe ausübten. Die Verbreitung der Lapita-Keramik auf den Pazifikinseln war auch mit einem der bekanntesten Beispiele für einen blinden Passagier verbunden, der eine Insel verändern sollte. Die pazifische Ratte ist ein Kommensale der Menschen, das heißt, sie wird sehr schnell in den Siedlungen heimisch, ernährt sich von Lebensmitteln der Menschen und geht mit Menschengruppen auf die Reise, sobald es möglich ist. Archäologischen und genetischen Befunden zufolge wurde die pazifische Ratte während der Ausbreitung der austronesischen Bevölkerung und der Lapita-Kultur auf praktisch allen Inselökosystemen im Pazifikraum eingeschleppt. Für die Lebensräume der Inseln hatte das häufig dramatische Folgen. Die Ratten waren groß, vermehrten sich schnell, fraßen alles, wurden sehr zahlreich und gewöhnten sich an die Abfälle der Menschen. Von der unmittelbaren Jagd durch Menschen abgesehen, bildeten die Ratten die größte Gefahr für die endemischen Wald-, Land- und Seevögel, denn für deren Eier hatten sie eine besondere Vorliebe. Da die Vögel sich nicht mehr gefahrlos fortpflanzen konnten und an eine solche Bedrohung nicht gewöhnt waren, starben bis zu 2000 Vogelarten nach der Besiedelung der tropischen Pazifikinseln durch die Menschen aus. Und neben den Vögeln dürften die fresslustigen Nagetiere auch einheimische Landschnecken und Insekten ausgerottet haben. Ratten, die sich an Samen und Nüssen gütlich taten, wurden auch mit dem Rückgang einheimischer Pflanzengesellschaften in Verbindung gebracht. Betroffen waren unter anderem die Waldflächen auf Rapa Nui, der Osterinsel. An diesem zuletzt genannten Beispiel wird gern demonstriert, wie absichtlich und unabsichtlich von Menschen eingeschleppte Arten in den Inselökosystemen des Pazifiks für eine schnelle Verwandlung von Waldregionen in baumlose Landschaften sorgen können, in denen die Artenvielfalt der Landtiere vermindert ist, ein erodierender Boden der Lebensmittelproduktion im Wege steht und die Bestände an Fischen und Schalentieren abnehmen. Auf Inseln, die von den nächsten Landflächen mehr als 2000 Kilometer entfernt sind, war der Zusammenbruch der menschlichen Bevölkerung in solchen Fällen so gut wie sicher.